WDR 3 Lesung. Annie Ernaux ist für eine ganze Generation französischer Schriftsteller zum Vorbild geworden. In ihren Büchern hat sie die eigene Herkunftsgeschichte erkundet und sich bei dem Versuch beobachtet, selbst aus dem Schatten der Unwürdigkeit herauszutreten, den das Milieu, dem die Familie angehört, bedeutet. Dabei befällt die Ethnologin ihrer selbst doppelte Scham über die kleinbürgerlichen Verhältnisse, denen sie entstammt, und über ihren Verrat, den der eigene Aufstieg in bürgerliche Sphären bedeutet. Dörte Lisewski liest Der Platz von Annie Ernaux. Ich legte die praktische Prüfung für den höheren Schuldienst an einem Gymnasium in Lyon ab, im Viertel La Croix-Rousse. Es war ein neues Lycée mit Grünpflanzen in dem Gebäudebereich, in dem die Verwaltung und das Lehrerzimmer untergebracht waren, und einer Bibliothek mit sandfarbenem Teppich. Dort wartete ich, dass man mich für die Lehrprobe abholte. Ich musste im Beisein des Prüfers und zweier Beisitzer, sehr erfahrenen Französischlehrern, eine Unterrichtsstunde geben. Eine Frau korrigierte Klassenarbeiten, selbstsicher, ohne zu zögern. Ich musste nur eine Stunde alles richtig machen, dann dürfte ich es ihr ein Leben lang gleichtun. Vor einer 12. Klasse mit Schwerpunkt Mathematik analysierte ich 25 Zeilen, man musste sie durchnummerieren, aus dem Vater Goriot von Balzac. »Sie haben ihren Schülern ja alles vorgekaut«, warf mir der Prüfer hinterher im Büro des Direktors vor. Er saß zwischen den Beisitzern, einem Mann und einer kurzsichtigen Frau mit rosa Schuhen. Ich ihnen gegenüber. Eine Viertelstunde lang vermischte er Kritik, Lob, Ratschläge. Ich hörte kaum zu und fragte mich, ob das hieß, dass ich bestanden hatte. Plötzlich erhoben sich alle drei, gleichzeitig und mit ernsten Gesichtern. Schnell stand ich ebenfalls auf. Der Prüfer streckte mir die Hand hin und sah mich direkt an. Dann, »Madame, ich gratuliere Ihnen.« Die anderen wiederholten, »Ich gratuliere«, und schüttelten mir die Hand, die Frau sogar mit einem Lächeln. Bis zur Bushaltestelle dachte ich an nichts anderes als an diese Zeremonie. Mit Wut und einer Art Scham. Am selben Abend schrieb ich meinen Eltern, ich sei jetzt verbeamtet. Meine Mutter antwortete, dass sie sich sehr für mich freuten. Mein Vater starb 2 Monate später, auf den Tag genau. Er war 67 Jahre alt und führte zusammen mit meiner Mutter einen Kramladen und eine Kneipe in Y, Departement Seine-Maritime, in einem ruhigen Stadtteil in der Nähe des Bahnhofs. Noch ein Jahr, dann wollte er sich zur Ruhe setzen. Oft weiß ich ein paar Sekunden lang nicht mehr, ob sich die Szene in dem Gymnasium in Lyon vorher oder nachher abgespielt hat. Ob der windige April, in dem ich mich in La Croix-Rousse auf den Bus warten sehe, dem drückend heißen Juni seines Todes vorangehen oder auf ihn folgen soll. Es war ein Sonntag, am frühen Nachmittag. Meine Mutter erschien oben an der Treppe. Sie betupfte sich die Augen mit der Stoffserviette, die sie mitgenommen haben musste, als sie nach dem Mittagessen hochgegangen war. Mit neutraler Stimme sagte sie, »Es ist vorbei.« An die Minuten danach erinnere ich mich nicht. Ich sehe nur die Augen meines Vaters, die einen Punkt hinter mir in der Ferne fixieren und die über dem Zahnfleisch hochgezogenen Lippen. Ich glaube, dass ich meine Mutter bat, ihm die Augen zu schließen. Um das Bett herum standen auch noch die Schwester meiner Mutter und deren Mann. Sie boten an, beim Waschen und Rasieren zu helfen, weil man sich beeilen müsse, bevor die Leiche steif würde. Meine Mutter schlug vor, ihm den Anzug anzuziehen, den er zum ersten Mal 3 Jahre zuvor auf meiner Hochzeit getragen hatte. Die ganze Szene lief sehr einfach ab. Niemand schrie, niemand weinte. Meine Mutter hatte nur leicht gerötete Augen und ein gezwungenes Lächeln auf dem Gesicht. Die nötigen Handgriffe wurden ruhig ausgeführt, ohne Durcheinander, begleitet von Alltagsworten. Mein Onkel und meine Tante sagten immer wieder, es ging alles so schnell und er hat sich sehr verändert. Meine Mutter sprach mit meinem Vater, als würde er noch leben oder als hätte er eine spezielle Form der Existenz angenommen, wie ein Neugeborenes. Mehrmals nannte sie ihn zärtlich »mein armes, altes Väterchen«. Nach dem Rasieren zog mein Onkel den Toten zu sich heran und hielt den Oberkörper aufrecht, damit wir ihm das Hemd, das er in den letzten Tagen getragen hatte, ausziehen und ihm ein frisches überstreifen konnten. Sein Kopf sackte nach vorn auf die nackte, grau marmorierte Brust. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich den Penis meines Vaters. Meine Mutter versteckte ihn schnell unter dem sauberen Hemd und lachte: »Zieh dir was an, alter Mann.« Danach falteten wir meinem Vater die Hände um einen Rosenkranz. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Mutter oder meine Tante war, die sagte: »So ist er viel freundlicher, das heißt ordentlich, anständig.« Ich schloss die Fensterläden und ging zu meinem Sohn ins Nebenzimmer, der von seinem Mittagsschlaf aufgewacht war. Opa macht Haja. Mein Onkel benachrichtigte die Verwandten in Y, und sie kamen vorbei. Sie gingen mit meiner Mutter und mir nach oben und blieben einen Moment lang schweigend am Bett stehen, bevor sie etwas über die Krankheit und den plötzlichen Tod meines Vaters flüsterten. Anschließend boten wir ihnen unten etwas zu trinken an. Ich erinnere mich nicht an den Bereitschaftsarzt, der den Tod feststellte. Innerhalb weniger Stunden war das Gesicht meines Vaters nicht mehr wiederzuerkennen. Am späten Nachmittag fand ich mich allein in seinem Schlafzimmer wieder. Sonnenlicht fiel durch die Fensterläden auf das Linoleum. Das war nicht mehr mein Vater. In dem eingesunkenen Gesicht nahm die Nase allen Platz ein. Der dunkelblaue Anzug schlackerte ihm um den Körper. Er sah aus wie ein auf dem Rücken liegender Vogel. Das Gesicht mit den aufgerissenen, starren Augen, das er in der Stunde nach seinem Tod gehabt hatte, war schon wieder verschwunden. Selbst diesen Mann würde ich nicht mehr wiedersehen. Wir begannen, die Beerdigung vorzubereiten. Bestattungsklasse, Totenmesse, Trauerkarten, Trauerkleidung. Ich hatte den Eindruck, dass das alles nichts mit meinem Vater zu tun hatte. Eine Zeremonie, an der er aus irgendeinem Grund nicht teilnehmen würde. Meine Mutter war sehr aufgeregt und vertraute mir an, dass mein Vater in der Nacht nach ihr getastet und versucht hatte, sie zu küssen, obwohl er da schon nicht mehr gesprochen hatte. Sie fügte hinzu: »Als junger Mann war er sehr gut aussehend, weißt du.« Am Montag kam der Geruch. Ich hatte mir keine Vorstellung davon gemacht. Ein erst schwacher, dann immer penetranterer Geruch nach Blumen, die in einer Vase mit fauligem Wasser vergessen worden sind. Meine Mutter schloss das Geschäft nur für die Beerdigung. Ansonsten hätte sie Kunden verloren, das konnte sie sich nicht leisten. Mein toter Vater lag oben und sie schenkte unten Pastis und Rotwein aus. Tränen, Schweigen, würdevolles Auftreten. Das war in einer vornehmen Weltsicht beim Tod eines Angehörigen angemessen. Meine Mutter und unsere Nachbarn gehorchten Lebensregeln, in denen das Bemühen um ein würdevolles Auftreten keine Rolle spielt. Zwischen dem Tod meines Vaters am Sonntag und der Bestattung am Mittwoch kommentierte jeder Stammgast, kaum war er durch die Tür, das Ereignis mit gesenkter Stimme lakonisch: »Das ging aber schnell«, oder bemüht unbeschwert: »Jetzt hat der Chef also den Löffel abgegeben.« Sie erzählten, wie sie die Nachricht gehört und was sie dabei empfunden hatten. »Das hat mich ganz schön umgehauen. Ich war völlig durch den Wind.« Damit wollten sie meiner Mutter zeigen, dass sie in ihrem Schmerz nicht alleine war. Eine Form der Höflichkeit. Viele riefen sich die letzte Begegnung ins Gedächtnis, als er noch gesund war. Alle Einzelheiten, den Ort, den Wochentag, das Wetter, die gewechselten Worte. Die detailreiche Beschreibung eines Moments, als das Leben selbstverständlich gewesen war, sollte zum Ausdruck bringen, wie unbegreiflich der Tod meines Vaters war. Ebenfalls aus Höflichkeit baten sie darum, den Chef noch einmal sehen zu dürfen. Meine Mutter lehnte einige Bitten ab. Sie unterschied zwischen den Guten, die ehrliche Anteilnahme zeigten, und den Schlechten, die nur neugierig waren. Fast alle Stammgäste erhielten die Erlaubnis, sich von meinem Vater zu verabschieden. Die Ehefrau eines Unternehmers aus der Nachbarschaft wurde abgewiesen, weil er sie nicht hatte ausstehen können, sie und ihre blasierte Art. Die Bestatter kamen am Montag. Die Treppe, die von der Küche hoch zu den Schlafzimmern führte, stellte sich als zu schmal für den Sarg heraus. Sie mussten den Toten in einen Plastiksack packen und ihn mehr über die Stufen ziehen, als ihn zu tragen, bevor sie ihn unten in der Kneipe, die für eine Stunde geschlossen war, in den Sarg legen konnten. Ein langer Abstieg, begleitet von Bemerkungen zur besten Vorgehensweise, in der Biegung drehen, etc. In dem Kissen, auf dem sein Kopf seit Sonntag gelegen hatte, war eine Kuhle. Solange die Leiche in dem Zimmer gewesen war, hatten wir dort nicht aufgeräumt. Die Kleider meines Vaters lagen noch auf dem Stuhl. Aus der Reißverschlusstasche seiner Latzhose zog ich ein Bündel Geldscheine, die Einnahmen vom vorigen Mittwoch. Ich warf die Medikamente weg und trug die Kleider zur schmutzigen Wäsche. Am Tag vor der Beerdigung schoben wir einen Kalbsbraten in den Ofen für das Essen nach der Feier. Es wäre taktlos gewesen, die Leute, die uns die Ehre erwiesen, zur Beisetzung zu kommen, mit leerem Magen nach Hause zu schicken. Mein Mann traf am Abend ein, braun gebrannt, peinlich berührt von einer Trauer, die nicht seine war. Mehr denn je wirkte er hier fehl am Platz. Wir schliefen in dem einzigen Doppelbett, dem Bett, in dem mein Vater gestorben war. Viele Leute aus der Nachbarschaft in der Kirche, Hausfrauen und Arbeiter, die sich eine Stunde freigenommen hatten. Natürlich keines der hohen Tiere, mit denen mein Vater im Laufe seines Lebens zu tun gehabt hatte, auch kein anderer Ladenbesitzer. Er gehörte nirgends dazu, zahlte nur seine Beiträge für den Gewerbeverein, nahm aber nie an Veranstaltungen teil. In der Trauerrede sprach der Priester von einem ehrlichen, arbeitsamen Leben, von einem Mann, der nie jemandem Schaden zugefügt hatte. Es wurden Hände geschüttelt. Durch einen Fehler des zuständigen Kirchendieners, es sei denn, er ließ die Trauergäste absichtlich eine Ehrenrunde drehen, damit es so wirkte, als wären es mehr, kamen dieselben Leute, die uns bereits die Hand gegeben hatten, noch einmal an uns vorbei. Ein schneller Durchlauf diesmal, ohne Beileidsbekundungen. Auf dem Friedhof, als der Sarg zwischen den Seilen schaukelnd hinuntergelassen wurde, brach meine Mutter in Tränen aus, wie am Tag meiner Hochzeit in der Kirche. Der Leichenschmaus fand in der Kneipe statt, an zusammengeschobenen Tischen. Nach anfänglichem Schweigen begannen sich die Leute zu unterhalten. Das Kind, das einen langen Mittagsschlaf gehalten hatte, lief hin und her und verschenkte eine Blume, einen Stein, alles Mögliche, was es im Garten fand. Der Bruder meines Vaters, der ein ganzes Stück entfernt saß, beugte sich vor und rief mir zu: »Weißt du noch, wie dein Vater dich immer auf dem Fahrrad zur Schule gefahren hat?« Er hatte dieselbe Stimme wie mein Vater. Gegen 17 Uhr verabschiedeten sich die Gäste. Wir stellten wortlos die Tische zurück. Mein Mann nahm am selben Abend den Zug. Ich blieb noch ein paar Tage bei meiner Mutter und kümmerte mich um die nach einem Todesfall nötigen Formalitäten. Eintrag ins Familienbuch auf dem Standesamt, den Bestatter bezahlen, Kondolenzbriefe beantworten. Neue Visitenkarten, Madame A. D. verwitwet. Eine leere Zeit, ohne Gedanken. Mehrmals, als ich durch die Straßen ging, jetzt bin ich erwachsen. Meine Mutter früher, jetzt bist du groß, weil ich meine erste Regel bekommen hatte. Auf der Zugfahrt am Sonntag versuchte ich, meinen Sohn zu beschäftigen, damit er ruhig blieb. Die Reisenden der ersten Klasse mögen keinen Lärm und keine herumlaufenden Kinder. Mit einem Mal, fassungslos, jetzt gehöre ich wirklich zum Bürgertum. Und es ist zu spät. Später im Laufe des Sommers, während ich auf meine erste Stelle wartete, Ich sollte das alles erklären. Ich wollte alles sagen, über meinen Vater schreiben, über sein Leben, über die Distanz, die in meiner Jugend zwischen ihm und mir entstanden ist. Eine Klassendistanz, die zugleich aber auch sehr persönlich ist, die keinen Namen hat. Eine Art distanzierte Liebe. Daraufhin begann ich einen Roman zu schreiben, mit ihm als Hauptfigur. Mittendrin ein Gefühl des Ekels. Seit kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist. Um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen. Ich werde die Worte, Gesten, Vorlieben meines Vaters zusammentragen, das, was sein Leben geprägt hat, die objektiven Beweise einer Existenz, von der auch ich ein Teil gewesen bin. Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfen. Der sachliche Ton fällt mir leicht. Es ist derselbe Ton, in dem ich früher meinen Eltern schrieb, um ihnen von wichtigen Neuigkeiten zu berichten. Die Geschichte beginnt ein paar Monate vor dem 20. Jahrhundert in einem Dorf im Pays de Caux in der Normandie, 25 Kilometer vom Meer entfernt. Wer kein eigenes Land besaß, verdingte sich bei einem Großbauern der Region. Also arbeitete mein Großvater als Fuhrmann auf einem Hof. Im Sommer brachte er zusätzlich das Heu und die Ernte ein. Seit er 8 Jahre alt war, tat er nichts anderes, sein Leben lang. Jeden Samstagabend händigte er seiner Frau den Wochenlohn aus und sie gab ihm sein Taschengeld für den Sonntag, damit er Domino spielen und ein Gläschen trinken konnte. Er kam betrunken nach Hause, noch mürrischer als sonst. Wegen jeder Kleinigkeit schlug er seine Kinder mit der Mütze. Er war ein harter Mann. Niemand wagte es, sich mit ihm anzulegen. Seine Frau hatte nichts zu lachen. Er hatte nie Zeit gehabt, lesen und schreiben zu lernen. Rechnen konnte er. Ich habe meinen Großvater nur ein einziges Mal gesehen, in dem Pflegeheim, wo er 3 Monate später sterben würde. Ich ging an der Hand meines Vaters zwischen 2 Reihen Betten hindurch, in einem riesengroßen Saal, auf einen kleinen Alten mit hübschen weißen Locken zu. Er lachte die ganze Zeit und sah mich freundlich an. Mein Vater steckte ihm einen 1/4 Liter Schnaps zu, den der Alte unter seiner Bettdecke verschwinden ließ. Jedes Mal, wenn mir jemand von ihm erzählte, fing es so an. Er konnte weder lesen noch schreiben. Als wären sein Leben und sein Charakter ohne diese Information nicht zu verstehen. Meine Großmutter hingegen hatte eine Klosterschule besucht. Wie die anderen Frauen im Dorf webte sie von zu Hause aus für eine Fabrik in Rouen, in einem stickigen, dunklen Zimmer mit schmalen Fenstern, kaum größer als Schießscharten. Zu viel Licht hätte die Stoffe beschädigt. Sie war immer ordentlich gekleidet und führte einen ordentlichen Haushalt. Das war im Dorf das Wichtigste. Die Nachbarn überwachten die Sauberkeit der Wäsche auf der Leine und wussten genau, ob der Nachttopf täglich geleert wurde. Obwohl die Häuser durch Hecken und Böschungen voneinander getrennt waren, entging nichts dem Blick der Leute. Weder zu welcher Uhrzeit der Mann aus der Kneipe kam, noch in welcher Woche die Monatsbinden im Wind hätten flattern sollen. Meine Großmutter hatte sogar etwas Vornehmes an sich. Sie trug an Feiertagen unter dem Kleid ein Gesäßpolster aus Pappe und pinkelte nicht im Stehen unter dem Rock, wie die meisten Frauen vom Land es aus Bequemlichkeit taten. Mit etwa 40, nach 5 Kindern, kamen die schwarzen Gedanken. Manchmal sagte sie tagelang kein Wort. Später Rheuma in den Händen und Beinen. Heilung suchte sie beim heiligen Riquier und beim heiligen Guillaume du Désert. Sie rieb die Statuen mit einem Tuch ab und band es sich um die schmerzenden Körperteile. Irgendwann konnte sie nicht mehr laufen. Eine Pferdekutsche wurde gemietet, um sie zu ihren Heiligen zu bringen. Sie bewohnten ein niedriges Haus mit Strohdach und Lehmboden. Man musste den Boden nur nass machen und einmal durchfegen. Sie lebten vom Gemüse aus dem Garten, den Eiern aus dem Hühnerstall und der Butter und Sahne, die der Bauer meinem Großvater überließ. Monate im Voraus dachten sie an Hochzeiten und Kommunionsfeiern und aßen 3 Tage vorher nichts, damit es sich auch lohnte. Ein Kind aus dem Dorf, das mit Scharlach im Bett lag und bereits auf dem Weg der Besserung war, erstickte an seinem Erbrochenen, weil man es mit Hühnerfleisch vollgestopft hatte. Im Sommer gingen sie sonntags zum geselligen Beisammensein, wo gespielt und getanzt wurde. Eines Tages erklomm mein Vater den Maibaum, an dem oben ein Korb mit Lebensmitteln hing, und rutschte mit leeren Händen wieder herunter. Die Wut meines Großvaters dauerte Stunden. Grand Pio, das normannische Wort für Truthahn. Die Kreuzzeichen über dem Brot, die Messe, das Osterfest. Wie die Sauberkeit verlieh die Religion ihnen Würde. Sie trugen Sonntagskleider, sangen zusammen mit den Großbauern das Glaubensbekenntnis, warfen Münzen in den Klingelbeutel. Mein Vater war Messdiener. Er liebte es, den Pfarrer zur letzten Kommunion bei einem Sterbenden zu begleiten. Unterwegs zogen alle Männer ihre Mütze. Die Kinder hatten ständig Würmer. Dagegen nähte man ihnen auf Höhe des Bauchnabels ein kleines Säckchen mit Knoblauch ins Hemd. Im Winter kam Watte in die Ohren. Wenn ich Proust oder Mauriac lese, kann ich nicht glauben, dass sie über die Zeit schreiben, als mein Vater Kind gewesen ist. Seine Welt ist das Mittelalter. Er ging 2 Kilometer zu Fuß zur Schule. Jeden Montag inspizierte der Lehrer die Fingernägel, den oberen Saum des Unterhemds und die Kopfhaut wegen des Ungeziefers. Im Unterricht war er streng. Schläge mit dem Eisenlineal auf die Finger. Er wurde respektiert. Einige seiner Schüler erreichten den Volksschulabschluss und waren unter den Besten im ganzen Bezirk. 1 oder 2 schafften es später sogar auf die Fachschule für Grundschullehrer. Mein Vater fehlte im Unterricht, weil die Äpfel aufgelesen werden mussten, das Heu eingebracht, das Stroh zu Ballen gebunden, weil gesät und geerntet werden musste. Wenn er dann mit seinem großen Bruder wieder in die Schule kam, brüllte der Lehrer: »Eure Eltern wollen wohl, dass ihr so arm bleibt wie sie.« Trotzdem konnte er lesen und fehlerfrei schreiben. Er ging gern zur Schule. Er lernte. Man sagte nur lernen, wie essen oder trinken. Er zeichnete auch gern Gesichter, Tiere. Mit 12 kam er in die Abschlussklasse. Mein Großvater nahm ihn von der Schule und brachte ihn auf demselben Hof unter, auf dem er selbst arbeitete. Sie konnten es sich nicht länger leisten, ihn durchzufüttern. Wir dachten uns nichts dabei. Es war für alle gleich. Er stand jeden Morgen um 5 Uhr auf. Kühe melken, Ställe ausmisten, Pferde versorgen und abends noch einmal Kühe melken. Im Gegenzug wurde ihm die Wäsche gewaschen. Er bekam Kost und Logis und ein wenig Geld. Er schlief über dem Stall auf einem Strohsack ohne Bettwäsche. Die Tiere träumten, stampften die ganze Nacht. Er dachte an das Haus seiner Eltern, ein ihm jetzt verbotener Ort. Eine seiner Schwestern, ein Dienstmädchen, tauchte manchmal am Tor auf, mit ihrem Bündel in der Hand, stumm. Der Großvater fluchte. Sie konnte nicht sagen, warum sie schon wieder weggelaufen war. Am Abend brachte er sie zu ihrer Herrschaft zurück und schimpfte sie aus. Mein Vater war ein fröhlicher Junge, der gern spielte, Geschichten erzählte, sich Streiche ausdachte. Auf dem Hof gab es niemanden in seinem Alter. Sonntags diente er mit seinem Bruder, wie er Viehknecht, in der Messe. Er ging zum geselligen Beisammensein, tanzte, traf sich mit seinem ehemaligen Schulkameraden. Wir waren trotz allem glücklich. Mussten wir ja. Bis zum Wehrdienst arbeitete er als Knecht auf dem Hof. Die Arbeitsstunden wurden nicht gezählt. Die Bauern sparten an der Verpflegung. Eines Tages wälzte sich die Bratenscheibe auf dem Teller eines alten Knechts, darunter tummelten sich Maden. Die Grenze des Erträglichen war überschritten. Der Alte stand auf und forderte, dass man sie nicht länger wie Hunde behandelte. Sie bekamen anderes Fleisch. Das hier ist nicht der Panzerkreuzer Potjemkin. Kühe am Morgen, Kühe am Abend. Nieselregen im Oktober. Äpfel scheffelweise in die Presse schütten. Hühnermist aus dem Stall holen. Hitze, Durst. Kuchen am Dreikönigstag. Der Almanach. Esskastanien. Kinderreime. Mardi Gras, t'en va pas, nous ferons des crêpes. Cidre trinken und Frösche mit einem Strohhalm zum Platzen bringen. Es wäre leicht, etwas in dieser Richtung zu machen. Die ewige Wiederkehr der Jahreszeiten, die einfachen Freuden, die Stille auf den Feldern. Mein Vater arbeitete auf den Äckern anderer. Er sah ihre Schönheit nicht. Die Großzügigkeit von Mutter Erde und anderer Mythen waren ihm fremd. Als 1914 der Krieg ausbrach, blieben auf den Höfen nur Jungen wie mein Vater und alte Männer zurück. Sie verschonte man. Er verfolgte den Vormarsch der Armee auf einer Karte an der Küchenwand, entdeckte schlüpfrige Magazine und ging in Y ins Kino. Alle Zuschauer lasen die Zwischentitel laut mit, viele kamen nicht bis zum Ende. Er gebrauchte Wörter aus dem Argot, die er von seinem Bruder auf Heimaturlaub lernte. Die Nachbarinnen im Dorf überwachten jeden Monat die Wäsche der Frauen, deren Männer an der Front waren, um sich zu vergewissern, dass nichts fehlte, kein Stück Stoff. Der Krieg wirbelte die Zeit durcheinander. Im Dorf spielte man Jojo und trank in der Kneipe Wein statt Cidre. Bei den Tanzbällen mochten die Mädchen die Jungen, die auf den Höfen arbeiteten, nicht mehr so gerne, weil sie immer nach Stall rochen. Durch den Wehrdienst kam mein Vater hinaus in die Welt. Paris, die Metro, eine Stadt in Lothringen, eine Uniform, in der alle gleich waren, Kameraden von überall her, die Kaserne größer als ein Schloss. Dort konnte er seine vom Cidre zerfressenen Zähne gegen ein Gebiss eintauschen. Er ließ sich oft fotografieren. Nach seiner Rückkehr wollte er nicht wieder in die Landwirtschaft. Er sagte sein Leben lang statt Agriculture nur La Culture. Mit der anderen Bedeutung von Kultur, der geistigen, konnte er nichts anfangen. Also blieb ihm nur die Fabrik. Nach dem Krieg begann in Y die Industrialisierung. Mein Vater fand Arbeit in einer Seilerei, die Jungen und Mädchen ab 13 Jahren beschäftigte. Eine saubere Arbeit, bei der man nicht der Witterung ausgesetzt war. Nach Geschlechtern getrennte Toiletten und Umkleidekabinen, feste Arbeitszeiten. Wenn abends die Sirene ging, hatte er frei und er roch nicht mehr nach ranziger Milch. Dem ersten Kreis entronnen. In Rouen und Le Havre gab es besser bezahlte Arbeit, aber dann hätte er die Familie verlassen müssen, das Leiden der Mutter ertragen, sich in der bösen Großstadt zurechtfinden. Dazu hatte er nicht den Mut. 8 Jahre Vieh und Felder. Er war vernünftig. Für einen Arbeiter jedenfalls. Kein Nichtsnutz, kein Säufer, kein Herumtreiber. Kino und Charleston, aber keine Kneipen. Beliebt bei den Chefs, keine Gewerkschaft, keine Politik. Er kaufte sich ein Fahrrad und er legte jede Woche etwas Geld beiseite. Das alles wusste meine Mutter wahrscheinlich zu schätzen, als sie ihn in der Seilerei kennenlernte, nachdem sie zunächst in einer Margarinefabrik gearbeitet hatte. Er war groß, dunkelhaarig, mit blauen Augen und aufrechtem Gang. Er trug den Kopf hoch. Meinem Mann sah man den Arbeiter nie an. Ihr Vater war gestorben. Meine Großmutter webte in Heimarbeit. Sie wusch und bügelte, um die jüngsten ihrer 6 Kinder durchzubringen. Sonntags kaufte meine Mutter mit ihren Schwestern beim Bäcker eine Tüte Kuchenkrümel. Die beiden konnten nicht gleich miteinander ausgehen. Meine Großmutter wollte nicht, dass man ihr die Töchter zu früh wegnahm. Sie verlor jedes Mal 3/4 eines Lohns. Die Schwestern meines Vaters, die als Dienstmädchen bei bürgerlichen Familien arbeiteten, blickten auf meine Mutter herab. Die Fabrikmädchen standen in dem Ruf, ihr Bett nicht machen zu können, leichtlebig zu sein. Im Dorf galt sie als ordinär. Sie wollte die Mode der Zeitschriften nachahmen, ließ sich als eine der ersten die Haare schneiden, trug kurze Röcke, Lidschatten, Nagellack. Sie lachte laut. In Wahrheit hatte sie sich nie auf der Toilette anfassen lassen, ging jeden Sonntag in die Kirche, hatte ihre Bettwäsche selbst bestickt und die Aussteuer mit ihren Initialien versehen. Sie war eine lebhafte, schlagfertige Arbeiterin. Einer ihrer Lieblingssätze: »Ich bin ja wohl genauso viel wert wie diese Leute.« Auf dem Hochzeitsfoto sieht man ihre Knie. Sie schaut mit hartem Blick in die Kamera, unter einem Schleier, der ihr bis kurz über die Augen reicht. Sie sieht aus wie Sarah Bernhardt. Mein Vater steht neben ihr, er trägt einen kleinen Schnurrbart und ein Hemd mit Vatermörder. Sie lächeln beide nicht. Sie hat sich immer für die Liebe geschämt. Es gab zwischen ihnen keine Zärtlichkeiten, keine Umarmungen. In meiner Gegenwart küsste er sie auf die Wange, indem er ruckartig den Kopf vorschob, wie aus Pflichtgefühl. Er sagte oft etwas ganz Gewöhnliches und sah sie dabei unverwandt an. Sie schaute weg und unterdrückte ein Lachen. Als ich größer wurde, begriff ich, dass es sexuelle Anspielungen waren. Er summte oft leise »Parlez-moi d'amour«. Sie sang bei Familienessen verstörend schön »Voici mon corps pour vous aimer«. Er hatte die wichtigste Voraussetzung verinnerlicht, um die Armut der Eltern nicht zu wiederholen: sich nicht in einer Frau vergessen. Sie mieteten eine Wohnung in Y an einer belebten Straße, in einem Wohnblock mit Gemeinschaftshof. Zwei Zimmer unten, zwei oben. Vor allem für meine Mutter der wahr gewordene Traum vom Schlafzimmer im ersten Stock. Dank der Ersparnisse meines Vaters konnten sie sich alles kaufen, was man brauchte: Möbel fürs Esszimmer, einen Kleiderschrank mit Spiegel. Ein kleines Mädchen wurde geboren. Meine Mutter blieb zu Hause. Sie langweilte sich. Mein Vater fand Arbeit bei einem Dachdecker, die besser bezahlt war als die in der Seilerei. Es war ihre Idee, eines Tages, als man meinen Vater nach Hause brachte und er nicht sprechen konnte, er war vom Dachstuhl gefallen, den er ausgebessert hatte, nur eine schwere Gehirnerschütterung, ein Geschäft eröffnen. Sie begannen wieder zu sparen, viel Brot und Wurst. Von allen möglichen Geschäften kam nur eins in Frage, für das man nicht viel Geld brauchte und keine besonderen Fähigkeiten, bloß Waren einkaufen und verkaufen. Ein Geschäft, das nicht teuer war, weil es nicht viel einbrachte. Sonntags fuhren sie mit dem Fahrrad zu kleinen Kneipen in der Stadt und Kramläden auf dem Land. Sie erkundigten sich, ob es in der Nähe Konkurrenz gab. Sie hatten Angst, über den Tisch gezogen zu werden, alles zu verlieren und doch wieder als Arbeiter zu enden. L. 30 Kilometer von Le Havre entfernt, wo der Nebel vom Fluss im Winter den ganzen Tag über der Stadt hängt, vor allem in dem engen Tal, genannt La Vallée. Ein Arbeiterghetto rings um eine Textilfabrik, die bis in die 50er Jahre eine der größten der Region war. Sie gehörte der Familie Desjentais und wurde später von Boussac aufgekauft. Nach der Schule fingen die Mädchen dort in der Weberei an. Später gab es eine Krippe, in der die Kinder ab 6 Uhr morgens betreut wurden. Ein Großteil der Männer arbeitete ebenfalls dort. Hinten im Tal befand sich der einzige Kramladen mit Kneipe von La Vallée. Die Decke war so niedrig, dass man sie mit ausgestrecktem Arm berühren konnte. Dunkle Räume, in denen man mittags das Licht anschalten musste. Ein winziger Hof mit einem Plumpsklo, alles lief direkt in den Fluss. Nicht, dass ihnen die Kulisse egal gewesen wäre, aber von irgendwas mussten sie ja leben. Sie nahmen einen Kredit auf, um dem Vorbesitzer das Geschäft abzukaufen. Am Anfang ein Schlaraffenland. Regale voller Nahrungsmittel und Getränke, Leberwurstkonserven, Keksschachteln. Staunen, wie einfach es plötzlich war, Geld zu verdienen, fast ohne körperliche Anstrengung. Bestellen, einräumen, wiegen, Buch führen, Danke und auf Wiedersehen. Wenn in den ersten Tagen die Glocke läutete, rannten beide gleichzeitig in den Laden und überhäuften die Kundschaft mit den rituellen Fragen. Darf es sonst noch etwas sein? Sie hatten großen Spaß. Die Leute nannten sie den Chef, die Chefin. Der Zweifel kam, als die erste Kundin, nachdem sie ihre Einkäufe eingepackt hatte, leise sagte, »Ich bin heute etwas klamm, kann ich auch am Samstag bezahlen?« Dann die nächste und übernächste. Die Schulden ankreiden oder zurück in die Fabrik. Das Ankreiden schien ihnen das kleinere Übel zu sein. Um über die Runden zu kommen, bloß keine eigenen Wünsche. Nie ein Gläschen vor dem Abendessen oder teure Konserven, außer sonntags. Den Geschwistern, die sie vorher bewirtet hatten, um zu beweisen, dass sie es sich leisten konnten, die kalte Schulter zeigen müssen. Ständig Angst, die Bestände aufzuessen. Damals kam ich im Winter oft atemlos und hungrig aus der Schule. Bei uns brannte kein Licht. Die Eltern waren in der Küche, er saß am Tisch und starrte aus dem Fenster, sie stand am Gasherd. Vielschichtiges Schweigen schlug mir entgegen. Manchmal er oder sie: »Wir werden verkaufen müssen.« Ich brauchte gar nicht erst mit den Hausaufgaben anzufangen. Die Leute gingen woanders hin, zum Coop, zum Familister, wohin auch immer. Der Kunde, der ahnungslos durch die Tür trat, schien der reinste Spott zu sein. Er wurde wie ein Hund behandelt und musste für alle anderen, die nicht kamen, büßen. Die Leute ließen uns im Stich. Mit dem Laden und der Kneipe verdiente man nicht mehr als in der Fabrik. Mein Vater musste Arbeit auf einer Großbaustelle an der Seine annehmen. Er stand den ganzen Tag mit schweren Stiefeln im Wasser. Schwimmen musste man nicht können. Meine Mutter führte das Geschäft tagsüber allein. Halb Händler, halb Arbeiter, mit einem Bein auf jeder Seite, zu Einsamkeit und Misstrauen verdammt. Er war kein Gewerkschaftsmitglied. Er hatte genauso Angst vor den rechten Feuerkreuzlern, die durch die Straßen von L zogen, wie vor den Roten, die ihm sein Geschäft wegnehmen könnten. Er behielt seine Überzeugungen für sich. Im Laden braucht man sowas nicht. Allmählich fanden sie ihren Platz. In der Armut oder knapp darüber. Weil man bei ihnen Schulden machen konnte, kamen kinderreiche Arbeiterfamilien, die Ärmsten der Armen. Sie lebten von der Not anderer, aber mit Verständnis. Sie sagten selten Nein, wenn jemand anschreiben lassen wollte. Trotzdem nahmen sie sich das Recht heraus, Kunden, die nicht mit ihrem Geld auskamen, eine Standpauke zu halten und dem Kind, das am Wochenende absichtlich von seiner Mutter zum Einkaufen geschickt wurde, zu drohen: »Sag deiner Mutter, sie muss ihre Rechnung bald bezahlen, sonst kriegt sie hier nichts mehr.« Sie gehören nicht mehr zu den am meisten Gedemütigten. Sie war ganz und gar Chefin im weißen Kittel. Er behielt seinen Blaumann an, wenn er Kunden bediente. Sie sagte nicht wie andere Frauen: »Mein Mann wird mich ausschimpfen, wenn ich das und das kaufe, wenn ich da und da hingehe.« Sie machte ihm die Hölle heiß, damit er wieder zur Messe ging, was er seit dem Wehrdienst nicht mehr getan hatte, und damit er sich seine schlechten Manieren, das heißt die eines Bauern oder Arbeiters, abgewöhnte. Er überließ ihr die Bestellungen und die Buchführung. Sie war eine Frau, die überall hingehen konnte, anders gesagt, die sich über gesellschaftliche Schranken hinwegsetzte. Er bewunderte sie, lachte sie aber auch aus, wenn sie sagte: »Ich habe einen Darmwind gelassen.« Er fing in der Ölraffinerie Standard in der Seine-Mündung an. Schichtdienst. Tagsüber konnte er wegen der Kunden nicht schlafen. Er war aufgedunsen und bekam den Ölgeruch nicht mehr ab. Der Gestank hing an ihm und nährte ihn. Er aß nichts mehr. Er verdiente viel Geld, Sie hatten eine Zukunft. Man versprach den Arbeitern schöne neue Häuser mit Badezimmern und Innentoiletten, einem Garten. Im Tal löste sich der Herbstnebel den ganzen Tag nicht auf. Bei starkem Regen flutete der Fluss das Haus. Gegen die Bisamratten kaufte er eine Kurzhaarhündin, die ihnen mit einem Biss das Genick brach. Andere waren unglücklicher als wir. 1936. Die Erinnerung an einen Traum, Staunen über eine ungeahnte Macht und die resignierte Gewissheit, dass sie nicht von Dauer sein würde. Der Kramladen und die Kneipe waren jeden Tag geöffnet. In seinem bezahlten Urlaub stand er hinter dem Tresen. Ständig tauchte die Verwandtschaft auf und schlug sich den Bauch voll. Meine Eltern freuten sich, dem Schwager, der Kesselschmied oder Eisenbahnangestellter war, ihren Wohlstand vorzuführen. Hinter ihrem Rücken nannte man sie reich, die Beleidigung schlechthin. Er trank nicht. Er wollte seinen Platz halten. Als Ladenbesitzer gesehen werden, nicht als Arbeiter. In der Raffinerie wurde er zum Vorarbeiter befördert. Ich schreibe langsam. Bei dem Versuch, die bedeutsamen Etappen eines Lebens freizulegen, das Zusammenspiel aus Gegebenheiten und Entscheidungen, habe ich den Eindruck, dass mir die Einzigartigkeit meines Vaters mehr und mehr abhanden kommt. Die Skizze nimmt allen Platz ein. Die Idee verselbstständigt sich. Wenn ich hingegen die Erinnerungsbilder an mir vorbeiziehen lasse, sehe ich ihn, wie er war, sein Lachen, seinen Gang, wie er mich an der Hand zum Jahrmarkt führt, wo mir die Karussells Angst machen. Und dann sind mir alle Anzeichen, dass er diese Lebenswelt mit anderen geteilt hat, gleichgültig. Jedes Mal versuche ich verzweifelt, mich aus der Falle des Individuellen zu befreien. Selbstverständlich keine Freude am Schreiben, an diesem Vorhaben, bei dem ich ganz nah an den gehörten Wörtern und Sätzen bleibe und sie manchmal durch Kursivschrift hervorhebe. Nicht, um mich von ihnen zu distanzieren und mich mit dem Leser zu verbünden, so etwas lehne ich ab, egal in welcher Form, ob Nostalgie, Pathos oder Ironie, sondern weil diese Wörter und Sätze die Beschaffenheit und die Grenzen einer Welt ausdrücken, in der mein Vater gelebt hat, in der auch ich gelebt habe. Eine Welt, in der man alles wörtlich nahm. Das kleine Mädchen kam eines Tages mit Halsschmerzen aus der Schule. Das Fieber sank nicht. Es war die Diphtherie. Wie die anderen Kinder im Tal war sie nicht geimpft. Mein Vater war in der Raffinerie, als sie starb. Bei seiner Rückkehr hörte man ihn noch am Ende der Straße schreien. Wochenlang wie erstarrt. Dann immer wieder in Melancholie versunken, saß er stumm auf seinem Platz am Tisch und sah aus dem Fenster. Er sorgte sich wegen jeder Kleinigkeit. Als mir meine Mutter davon erzählte, zog sie ein Taschentuch aus der Kittelschürze, trocknete sich die Augen und sagte, sie ist mit 7 Jahren gestorben, wie eine kleine Heilige. Ein Foto, aufgenommen im Hof vor dem Fluss. Ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine Hose, höchstwahrscheinlich aus Flanell, hängende Schultern, leicht angewinkelte Arme. Ein unzufriedener Gesichtsausdruck, vielleicht weil die Kamera ihn überrascht hat, bevor er eine Pose einnehmen konnte. Er ist 40 Jahre alt. Auf dem Bild sieht man nichts vom vergangenen Unglück oder von seinen Hoffnungen. Nur die eindeutigen Zeichen des Alters, der Bauchansatz, das an den Schläfen schütter werdende schwarze Haar und die diskreteren Zeichen der Klassenzugehörigkeit, die angewinkelten Ellbogen, das Plumpsklo und die Waschküche, die ein kleinbürgerliches Auge nicht als Hintergrund für das Foto gewählt hätte. 1939 wurde er nicht eingezogen. Er war schon zu alt. Die Deutschen brannten die Raffinerie nieder und er floh auf dem Fahrrad über die Landstraßen, während meine Mutter einen Platz in einem Auto ergatterte. Sie war im 6. Monat schwanger. In Pont-Audemer verletzten ihn Granatsplitter im Gesicht. Er ließ sie sich in der einzigen Apotheke, die noch geöffnet hatte, entfernen. Die Bombardements gingen weiter. Auf den Treppenstufen der Basilika von Lisieux, die wie der Vorplatz voller Flüchtlinge war, stieß er auf seine Schwiegermutter, seine Schwägerinnen und deren Kinder. Sie wähnten sich in Sicherheit. Als die Deutschen einmarschierten, kehrte er nach L zurück. Der Lebensmittelladen war vollständig geplündert worden, von denen, die nicht hatten fliehen können. Meine Mutter kam wenig später wieder, und einen Monat danach wurde ich geboren. Wenn wir in der Schule eine Aufgabe nicht begriffen, nannte man uns Kriegskinder. Bis Mitte der 50er Jahre wurde bei Kommunionsfeiern oder am Heiligen Abend das Epos dieser Zeit erzählt, von vielen Stimmen. Und immer ging es um dieselben Themen, die Angst, den Hunger, die Kälte im Winter 1942. Aber man musste ja trotzdem leben. Einmal in der Woche befestigte mein Vater einen Karren hinten an seinem Fahrrad, radelte 30 Kilometer zu einer Lagerhalle und brachte die Waren, die die Großhändler nicht mehr lieferten, nach Hause. 1944, während unaufhörlich Bomben auf diesen Teil der Normandie fielen, holte er weiter Lebensmittel und bat um einen Zuschlag für alte Leute und kinderreiche Familien, für alle, die keinen Zugang zum Schwarzmarkt hatten. Im Tal galt er als Held. Keine freie Entscheidung, sondern Notwendigkeit. Später die Gewissheit, dass er eine Rolle gespielt hatte, dass er in diesen Jahren wirklich gelebt hatte. Sonntags blieb der Laden geschlossen. Sie machten einen Waldspaziergang oder ein Picknick, aßen Vanillepudding ohne Eier. Er trug mich singend oder ein Lied pfeifend auf den Schultern. Bei Fliegeralarm gingen wir zusammen mit der Hündin unter dem Billardtisch der Kneipe in Deckung. Hinterher das Gefühl, dass es Schicksal gewesen war. Nach der Befreiung brachte er mir die Marseillaise bei und fügte am Ende des Refrains »Tas de cochons« hinzu, ein Haufen Schweine, was sich auf den letzten Vers reimte. Wie alle Leute um ihn herum war er sehr fröhlich. Wenn wir ein Flugzeug hörten, nahm er mich an die Hand, ging mit mir hinaus auf die Straße und sagte, ich solle mir den großen Vogel am Himmel ansehen. Der Krieg war vorbei. 1945, mitgerissen von der allgemeinen Aufbruchsstimmung, beschloss er, das Tal zu verlassen. Ich war oft krank. Der Arzt wollte mich zur Kur schicken. Sie verkauften das Geschäft und kehrten nach Y zurück, weil sie fanden, das windige Klima und die Tatsache, dass es dort keinen Bach oder Fluss gab, seien gut für die Gesundheit. Wir saßen zu dritt in der Fahrerkabine des Umzugswagens und kamen mitten im Oktoberjahrmarkt an. Die Deutschen hatten die Stadt niedergebrannt. Die Buden und Karussells standen zwischen den Trümmern. 3 Monate lang lebten meine Eltern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die ihnen ein Verwandter zur Verfügung stellte, mit Lehmboden, ohne Strom. Kein Geschäft, das sie sich hätten leisten können, stand zum Verkauf. Er arbeitete für die Stadt, Bombenkrater zuschütten. Abends sagte sie, wobei sie sich auf die Stange für die Geschirrtücher stützte, die an alten Küchenherden angebracht war, »Was für eine Arbeit!« Er antwortete nicht. Nachmittags ging sie mit mir in der Stadt spazieren. Nur das Zentrum war zerstört. Die Geschäfte waren in Wohnhäusern untergebracht. Ein Bild, um die Entbehrung zu ermessen. Eines Abends, es ist schon dunkel, funkeln in dem einzigen erleuchteten Fenster in der ganzen Straße ovale, rosafarbene, mit Puderzucker bestäubte Bonbons in Zellophantüten. Kaufen konnten wir sie nicht. Dazu brauchte man Marken. Sie fanden ein Geschäft, Lebensmittel, Brennholz, Kohle, Alkoholausschank. In einem abgelegenen Viertel, auf halbem Weg zwischen dem Bahnhof und dem Pflegeheim. Meine Mutter war als Kind dort einkaufen gegangen. Ein Bauernhaus mit einem nachträglich hinzugefügten Anbau aus rotem Backstein, mit einem großen Hof, einem Garten und einem halben Dutzend Nebengebäuden, die als Schuppen dienten. Im Erdgeschoss verband ein kleiner Raum den Kramladen mit der Kneipe. Von dort führte eine Treppe hoch zu den Zimmern und zum Dachboden. Obwohl der Raum unsere Küche wurde, nutzten die Kunden ihn weiterhin, um zwischen Kneipe und Laden hin und her zu gehen. Oben auf der Treppe lagerten die Waren, die keine Feuchtigkeit vertrugen: Kaffee, Zucker. Im Erdgeschoss kein privates Zimmer. Das Klo war im Hof. Endlich atmeten wir gesunde Luft. Hier endet das Arbeiterleben meines Vaters. In der Nähe gab es mehrere Kneipen, aber keinen anderen Kramladen. Das Stadtzentrum lag noch eine ganze Weile in Trümmern. Die eleganten Lebensmittelgeschäfte der Vorkriegszeit waren in gelbe Baracken gezogen. Also konnte ihnen niemand schaden. Dieser Ausdruck ist, wie viele andere, untrennbar mit meiner Kindheit verbunden. Und die Bedrohung, die früher in ihm mitschwang, kann ich nur durch große gedankliche Anstrengungen auflösen. Die Nachbarschaft, kein reines Arbeiterviertel wie in L, bestand aus Handwerkern, Angestellten der Gaswerke, Fabrikarbeitern und wirtschaftlich schwachen Rentnern. Mehr Distanz zwischen den Leuten. Alte Steinhäuser mit schmiedeeisernen Zäunen neben einstöckigen Mietshäusern mit 5 oder 6 Wohnungen und Gemeinschaftshof. Überall kleine Gemüsegärten. Eine Stammkneipe für regelmäßige Trinker, die vor oder nach der Arbeit kamen und sich immer auf denselben Platz setzten. Bauarbeiter auf Montage und ein paar Gäste, die aufgrund ihres Status eine weniger proletarische Kneipe hätten aufsuchen können. Ein pensionierter Marineoffizier, ein Inspektor der Sozialkasse, Leute also, die nicht eingebildet waren. Eine andere Kundschaft am Sonntag. Ganze Familien gegen 11 Uhr für ein Gläschen vor dem Mittagessen. Grenadinsirup für die Kinder. Nachmittags die Bewohner des Pflegeheims, die bis 6 Uhr Ausgang hatten, fröhlich und laut, liederschmetternd. Manchmal tranken sie einen über den Durst und schliefen auf einer Decke in einem der Schuppen ihren Rausch aus, bevor wir sie in vorzeigbarem Zustand zu den Nonnen zurückschicken konnten. Der Sonntagnachmittag in der Kneipe war ihr Familienersatz. Meinem Vater war bewusst, dass er eine notwendige soziale Aufgabe erfüllte, dass er ihnen einen Ort der Freiheit und einen Ort zum Feiern bot. Er sagte, sie seien nicht immer so gewesen, konnte aber nicht erklären, warum sie so geworden waren. Aber natürlich eine Kaschemme für alle, die niemals einen Fuß in solch eine Kneipe gesetzt hätten. Die Näherinnen der nahegelegenen Unterwäschefabrik kamen nach Feierabend, um Geburtstage, Hochzeiten und Abschiede zu begehen. Sie kauften im Laden Löffelbiskuit, tauchten es in ihren Sekt, brachen in lautes Gelächter aus und warfen sich halb über den Tisch. Dörte Lisewski las aus Der Platz von Annie Ernaux, Übersetzung aus dem Französischen von Sonja Fink.